Altes und pflegte die alten Traditionen. Und man hielt noch fest zusammen im Trommelfeuer der Kanonen. Mit Krieg oder Friede, sie kannten ihre Pflicht. Verrat der Königkeit, nein, das kannte sie nicht. Sie führten das Volk mit Treue und starker Hand. Sie waren Herrscher und auch Diener fürs Land. Gerupt und bestecht, diese verkommenen Gestalten, die dich führen und nur noch verwalten. Eine Lanze für Deutschland brechen sie nicht. Denn ein starkes Deutschland, das wollen sie nicht. Eine Lanze für Deutschland brechen sie nicht. Ein starkes Deutschland, das wollen sie nicht. Deutsche Interessen interessieren sie nicht. Jetzt Aufgabe ist Trumpf, Programm und Deutschland, das wollen wir.